Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell. Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchia! Ende November 2015 führten wir mit der stadtteilpolitischen Initiative Hände weg vom Wedding ein ausführliches Interview. Darin ging es um deren Arbeit, um die Situation in diesem Berliner Stadtbezirk, die unter anderem von Verdrängung, Rassismus und Gentrifizierung geprägt ist, aber eben auch von kämpferischen Initiativen gegen eine solche Stadtentwicklung von oben. Im November-Rückblick des Libertären Podcasts sendeten wir zudem einen gebauten Beitrag, der kleine Teile des nun folgenden Interviews umfasste und mit weiterem Audiomaterial unterfüttert war. Viel Spaß! Okay, ich sitze hier mit zwei Menschen von der Initiative Hände weg vom Wedding in Berlin. Wir wollen uns über eure stadtpolitischen Aktivitäten unterhalten, aber lasst uns doch einfach gleich mal mit eurem Namen beginnen. Hände weg vom Wedding. Was hat es damit auf sich? Ja, unser Name ist bei uns quasi Programm. Also der Name verkörpert quasi eine konkrete Forderung oder eine zentrale Forderung. Denn die kapitalistische Gesellschaft, in der wir leben, heißt immer auch Krieg, Flucht, Vertreibung, Ausbeutung, Ausgrenzung und so weiter. Und dadurch wird unser Zusammenleben auch registriert, kontrolliert und bis aufs Letzte nach Verwertbarkeit abgeklopft. Wir wollen einfach selbst bestimmen, was bei uns in unseren Häusern, auf unseren Straßen und in unseren Kiezen passiert. Und deswegen sagen wir allen Spekulantinnen, Investorinnen und sonstigen Aasgeiern, die uns das Leben schwer machen, Hände weg. Und das ist unsere konkrete Forderung. Genau, wie du gesagt hast, wir sind eine stadtteilpolitische Initiative, Hände weg vom Wedding. Und unser Untertitel heißt ja gegen Rassismus und soziale Ausgrenzung. Deswegen gehen wir auf die Straße, möchten die Leute mobilisieren gegen Rassismus, gegen soziale Ausgrenzung und für ein solidarisches Miteinander. Das heißt auch konkret, dass wir uns vernetzen mit Nachbarinnen, mit Menschen, die von Rassismus betroffen sind, mit Menschen, die von Zwangsräumungen betroffen sind, von steigenden Mieten. Und darum gehen wir in die Bündnisse, in die Gremien, in die nachbarschaftliche Arbeit, auf die Straße, um uns mit diesen Leuten auch zu vernetzen, um denen auch zu zeigen, dass im Rahmen dieser kapitalistischen Stadtentwicklung, Gentrifizierung ist ja in aller Munde, die Aufwertung der Stadt, der Ausverkauf der Stadt, das heißt, dass die Stadt immer mehr segregiert wird in die Menschen, die kapitalistisch profitieren vom Wohnungsmarkt und Leute, die eben nicht davon profitieren und damit halt ganz klar ausgegrenzt sind, die immer weiter von der Innenstadt in die Außenbezirke oder darüber noch hinaus verdrängt werden, Leute, die rassistisch kontrolliert werden in die U-Bahn, auf den Plätzen, Leute, die von Rassismus auf dem Wohnungsmarkt beispielsweise betroffen sind. Und da möchten wir eine solidarische Perspektive entwickeln. Das heißt, wie wir gerade gesagt haben, mit den Betroffenen zusammenkommen und sich gemeinsam wehren und nicht das Vertrauen in Parlamente, in Parteien setzen, sondern vielmehr wirklich in einer Selbstorganisierung von unten das Ganze entwickeln. Ja, bevor wir uns gleich mehr über eure konkrete Arbeit auch unterhalten und die Situation im Stadtviertel natürlich, könnt ihr vielleicht kurz ausführen, seit wann es die Initiative gibt und wie sich diese zusammensetzt? Also unsere Initiative hat sich Ende 2011 gegründet, maßgeblich von Leuten, die aus dem Wedding oder aus den angrenzenden Stadtteilen kommen, dort wohnen, dort leben und alle auf ihre Art und Weise natürlich angepisst sind von der Entwicklung in der Stadt. Das heißt, dass auch ihre Mieten gestiegen sind, dass Freundinnen und Freunde zwangsgeräumt wurden, dass Freundinnen und Freunde halt von der rassistischen Ausgrenzung tagtäglich betroffen sind. Und da haben wir uns mit verschiedenen Freundinnen zusammengesetzt und uns gemeinsam an den Tisch gesetzt und überlegt, was können wir dagegen tun. Und für uns war schon relativ schnell klar, dass die Selbstorganisation von unten für uns der einzige Weg ist. Und diesbezüglich uns dann auch gemeinsam halt kollektiv gewährt haben, diese Kollektivität herzustellen, dass niemand alleine kämpfen muss, dass niemand dieses persönliche Schicksal, was kein persönliches Schicksal ist, alleine ausfechten muss, sondern vielmehr, glaube ich, die Leute auch ein Bewusstsein dafür bekommen müssen, dass die ganze Ausgrenzung, ob es jetzt rassistische oder soziale Ausgrenzung ist, System hat und das System heißt Kapitalismus und dieses System muss nicht weiter bestehen, wenn die Menschen sich kollektiv dagegen wehren. Angefangen haben wir tatsächlich als eine Art Bündnis mit Personen, die vornehmlich im Antifa-Spektrum unterwegs waren. Aber wir haben auch relativ schnell festgestellt, dass eine klassische Antifa-Arbeit mehr und mehr, ich sag mal, perspektivlos geworden ist, zumindest in Berlin. Das sieht man ja auch an vielen Spaltungen und Auflösungen von Gruppen. Und wir wollten damit also wirklich einer Vereinzelung von Individuen in der Gesellschaft gegensteuern. Und mittlerweile haben wir einen sehr stabilen Kern, um den sich herum aber auch ein sehr interessiertes Umfeld steckt. Und ansonsten sind wir jetzt natürlich nicht alle auf jedem Gebiet Cracks oder so, Aber jede Person bringt Erfahrungen mit in die Gruppe, die von eigenen Diskriminierungserfahrungen spricht oder von Ausgrenzungserfahrungen, also auch bezüglich verschiedenster Diskriminierungsmechanismen. Und das macht unsere Gruppe auch so stark, also dass wir wirklich von verschiedenen Facetten profitieren können und da wirklich tolle Mechanismen diese Gruppe stützen. Genau, also wir haben es geschafft, in den letzten Jahren immer mehr jüngere Leute auch anzusprechen, die sich auch politisch dagegen wehren möchten, die sich kollektiv gegen die Entwicklungen der Stadt wehren möchten. Und wir schauen natürlich auch über unseren Tellerrand hinaus. Es gibt ja viele, gerade in den letzten 1 bis 1,5, 2 Jahren wurde viel gesagt, dass die antifaschistische Bewegung tot sei. Aber auch wir als stadtpolitische Gruppe nehmen uns natürlich da nicht raus und sehen auch unsere Verantwortung, beispielsweise die Kämpfe der Geflüchteten mit zu unterstützen, auch im Wedding und darüber hinaus. Und auch gegen die Anti-Asyl-Hetze, gegen die rassistische Hetze, die sowohl auf parlamentarischer als auch auf praktischer Ebene auf den Straßen natürlich gegen die Errichtung neuer Heime zum Beispiel passiert und das tagtäglich passiert, uns auch da gemeinsam halt mit den Leuten vernetzen und auch diese Proteste gegen Rassismus, gegen die Anti-Asyl-Hetze auch praktisch mit unterstützen. Sei es jetzt in Falkenberg, sei es jetzt in Buch oder sei es jetzt in Köpenick, in Hellersdorf und überall dort, wo leider tagtäglich Rassistinnen auf die Straße gehen und hetzen. Wie sieht es mit Migrantinnen oder Leute mit migrantischem Hintergrund aus? Und ihr sagtet, dass gerade viele junge Leute dazugekommen sind. Sind auch ältere Leute dabei? Also wir haben sehr wohl in der Gruppe als auch im Umfeld Leute mit sogenanntem migrantischen Hintergrund, finde ich immer nicht ganz so schön. Aber ja, vielleicht kann man sagen, dass nicht alle in dieser Gruppe Bio-Deutsche sind, wie es ja. Und das macht die Gruppe halt sehr, sehr stark. Und ansonsten, was die jungen Leute betrifft, also ja, wir haben junge Leute. Und was jetzt jung und alt definiert, kann ich nicht sagen. Aber ich würde uns eher als mittelalt oder so bezeichnen. Also es ist keine Jugendgruppe, aber auch keine Seniorinnengruppe. Tatsächlich versuchen wir ja unsere Praxis auch nach den Bedürfnissen und nach den Perspektiven auszurichten. Das heißt, wenn wir zum Beispiel gegen Zwangsräumungen auf die Straße gehen, wenn wir uns mit dem Thema der Gentrifizierung, den steigenden Mieten, mit der neoliberalen Aufwertung der Stadt beschäftigen, tun wir das mit den Betroffenen zusammen. Und das sind natürlich Personen, die teilweise schon länger in dem Kiez auch leben und natürlich vor dem Problem gestellt werden, jetzt aus diesem Kiez auch vertrieben zu werden. Und wir können später nochmal darauf hinweisen, welche aktuellen Kämpfe wir auch im Wedding nochmal mit unterstützen, mit führen. Und da zeigt es sich, dass es vor allem halt darum geht, intergenerationell auch zusammenzukommen und da gesellschaftliche Perspektiven zu entwickeln. Und das klappt relativ gut, gerade wirklich auch mit Personen, die auch durchaus älter sind, alt sind, aber auch ganz konkret halt von Problemlagen auch betroffen sind, dort solidarisch auch zusammenzubringen. Weil sie dann tatsächlich dann auch nochmal in der aktuellen Situation erkennen, wie notwendig es ist, eine gesellschaftliche Perspektive jenseits der kapitalistischen Verhältnisse auch ja, zu erkämpfen. Wir können gerne auch gleich darauf eingehen. Ihr habt ja als Motto oder sind ja zwei eurer Hauptthemen auch der Kampf gegen Rassismus und Ausgrenzung, wie du schon sagtest. Könnt ihr vielleicht was dazu erzählen, in welcher Form euch das begegnet im Wedding? Und vielleicht auch gerne an konkreten Beispielen? Also Rassismus und Ausgrenzung, was jetzt vielleicht auch nicht ganz einfach zu trennen ist, begegnet uns eigentlich alltäglich. Also nicht nur uns selbst, sondern auch Freundinnen und Nachbarinnen und Sympathisantinnen, die mit uns in diesem Kiez leben. Zum Beispiel in Form von rassistischen Polizeikontrollen auf Plätzen, auf U-Bahnhöfen. Und ansonsten, gerade wenn es darum geht, Behördengänge zu absolvieren, sind Leute, die eh schon Diskriminierungserfahrung machen, quasi doppelt betroffen, weil sie schikaniert werden von Behörden, von Institutionen, die eigentlich dazu da sind, Leuten zu helfen. Dann gibt es natürlich auch sowas wie Zwangsräumungen, die relativ alltäglich geworden sind in Berlin und ja auch im Wedding, in unserem Kiez. Und dagegen wollen wir uns natürlich stellen. Und es sind sehr, sehr viele Formen von Ausgrenzung und von Rassismus, die da stattfinden. Also wir könnten das noch viel, viel weiter spinnen. Also auch zum Beispiel, dass im Wedding ein ganzes Viertel mit Kolonialrassisten oder Nachkolonialrassisten benannt ist. Das ist eine Form von Ausgrenzung und Rassismus, die wir natürlich probieren, auch auf dem Schirm zu haben. Und vielleicht können wir später, wenn wir zu den Projekten kommen, auch nochmal sagen, was genau wir dann zu der Vielfältigkeit dagegen tun. Genau, also wie die Freundin bereits gesagt hat, ist es für uns ja auch wichtig, da auch eine Vernetzung zu schaffen. Selbstorganisierung von unten heißt ja für uns auch, die verschiedenen Akteurinnen zu vernetzen, sei es jetzt, wenn es um den Kolonialrassismus, wie du gerade sagtest, im afrikanischen Viertel, sogenannten afrikanischen Viertel geht, sei es, wenn es um Zwangsräumungen passiert, dass alle Widersprüche und Ausgrenzungen, Diskriminierungen ja auch miteinander zusammenhängen, dass es wie gesagt auch System hat und darum begreifen wir unsere Arbeit auch immer als Vernetzungsarbeit, um wirklich eine solidarische Perspektive zu schaffen, eine Solidarität miteinander. Sowohl die Leute, die von Rassismus betroffen betroffen sind, sowohl die Leute, die von sozialer Ausgrenzung betroffen sind, tagtäglich dann auch zusammenkommen können und sich gemeinsam auch wehren können. Denn wir sehen ja auch, dass natürlich auch die Widersprüche immer getrennt verhandelt werden. Aber für uns zählt wirklich dann die Kollektivität, das gemeinsame Wehren dagegen. Und vor allem, halt, was für uns immer wichtig ist, nicht nur das Dagegensein, das sich wehren, sondern vor allem auch zu entwickeln, wie wollen wir einfach in einer Stadt leben, die nicht kapitalistisch ist, die nicht nur nach Profit oder Rendite strebt. Ihr habt ja jetzt vor kurzem eine Broschüre rausgebracht zu eben diesem Thema gegen Rassismus und soziale Ausgrenzung. Worum geht es da? In der Broschüre geht es maßgeblich darum, wir haben versucht, in einfacher Sprache darzustellen, wie facettenreich Rassismus sein kann. Dazu haben wir als Redaktionskollektiv einen knappen Überblicksartikel, nenne ich es mal, geschrieben, in dem wir ganz kurz erklären, wie Rassismus funktioniert. Nicht, wie sich Betroffene zu fühlen haben, das können wir gar nicht. Und genau aus dem Grund haben wir dann verschiedene Initiativen und Personen kontaktiert, die dann für diese Broschüre auch Artikel geschrieben haben. Beispielsweise hat Berlin Postkolonial, eine sehr engagierte Initiative, einen Artikel geschrieben über das sogenannte afrikanische Viertel im Wedding. Wir haben zum Beispiel einen Artikel vom Amaroforo e.V., die über Ausgrenzung von Roma in Berlin schreiben. Oder zum Beispiel zu Rassismus auf dem Wohnungsmarkt, zu diesem Thema wird im Übrigen auch demnächst eine Veranstaltung von uns stattfinden. Und mit der Broschüre wollten wir, wie gesagt, einfach Dimensionen zeigen, wo sich Rassismus findet, wenn er noch so versteckt ist. Und dann haben wir ganz am Ende auch noch probiert, eine Art Argumentationshilfe zu geben. Das nennen wir Fakten gegen Vorurteile. Das ist natürlich jetzt gerade wieder ein bisschen veraltet, aber die Mechanismen hinter Diskriminierung und diesen Argumentationen bleiben natürlich gleich, womit wir vielleicht auch so ein kleines Handwerkszeug geben wollten, jenseits von universitärer Sprache und Denkmustern. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst, dass wir versuchen, auch mit einer Sprache den Leuten auch gegenüberzutreten, gleichzeitig auch mit ihnen zu kommunizieren, die auch verständlich ist. Viele politische Debatten sind ja teilweise dann auch einfach in zu sehr akademisierten Sprech einfach auch gehalten und wir müssen natürlich schauen, wen wollen wir ansprechen, mit wem wollen wir eigentlich auch kämpfen und mit wem wollen wir auch diese gesellschaftliche Realität auch verändern. Und da ist es halt ganz wichtig, mit den Leuten aus den Kiez tatsächlich auch zusammenzukommen. Das klappt mal mehr, mal weniger gut, aber ich denke, dass wir auf jeden Fall da sehr engagiert sind, sehr versuchen, auch wirklich in gesellschaftliche Sphären hinein zu wirken, die häufig eher sich von der akademisierten Sprache oder von so einem sogenannten Szene-Habitus von staatspolitischen Initiativen auch nicht angesprochen fühlen. Mir ist auch aufgefallen, dass eure Flyer, eure Broschüren und so nicht nur auf Deutsch verfasst sind. Genau, wir probieren, so gut es geht, in mehreren Sprachen Texte und Schriften zu veröffentlichen. Das ist vornehmlich Deutsch, Englisch, Türkisch und wenn es geht Arabisch. Es ist zunehmend wichtig, weil wir möchten natürlich auch die Leute ansprechen, die bei uns im Kiez wohnen. Und es sind natürlich nicht nur Deutsch-Muttersprachlerinnen. Aber da gibt es sicherlich noch sehr viel Bedarf, das zu verbessern. Aber wir arbeiten daran und sehen auch, dass es Anklang findet. Also auch beispielsweise, wenn wir durch Kieze laufen mit einem Transparent, beispielsweise an der Demospitze, wo auch mal arabische oder türkische Phrasen oder Slogans draufstehen, dann findet das sehr wohl Anklang und es gibt uns auch ein gutes Gefühl, da auch mal über unseren Tellerrand hinauszuschauen. Und genau, also für uns heißt es ja auch aus dem internationalistischen Verständnis heraus ja auch soziale Kämpfe zusammenzuführen und auch Kämpfe sichtbar zu machen und auch mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Also sei es jetzt auch mit kämpfenden Kurdinnen oder mit der türkischen Linken zum Beispiel oder auch mit der arabischen Linken, da auch wirklich mehr und mehr in Kontakt zu kommen und auch zu zeigen, dass wir auch wirklich Solidarität auch leben können im Kiez. Und eine Mehrsprachigkeit ist da eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Ja, was sind für andere Aktivitäten, die ihr so entfaltet? Mir fällt da zum Beispiel so eine Daily Soap aus dem Wedding ein. Genau, es gibt eine Daily Soap, die wir auf jeden Fall allen wärmstens empfehlen würden. Die heißt Verdrängt in Berlin. Findet ihr auf unserer Homepage, wo es vor allem halt darum geht, halt wirklich praktische Solidarität mit Betroffenen hier konkret von Zwangsräumungen auch zu leisten. Denn für uns ist es wichtig, eben mit den Betroffenen wirklich konkret auch zusammenzuarbeiten und Perspektiven, Widerstandsoptionen auch zu entwickeln. Und das ist eine Wohngemeinschaft in der Dubliner Straße gewesen, eine von vielen Wohngemeinschaften oder von Mieterinnen, die durch steigende Mieten und dadurch perspektivisch natürlich auch von Zwangsräumungen auch betroffen sein können. Und wir möchten mit dieser Kampagne, nenne ich es jetzt, oder mit der Serie Verdrängt in Berlin, nochmal darauf hinweisen, dass es wirklich jede Person auch betreffen kann, diese Problematik. Wir waren dann beispielsweise im Kiez um die Dubliner Straße, das ist am U-Bahnhof Rehberge im Wedding, dann auch nochmal dies verteilen und haben auch relativ viel Zuspruch bekommen von Anwohnenden, wo es für uns auch zeigt, wir wollen diese sogenannten Schicksale von Einzelnen, was ich auch gerade schon meinte, aufzeigen, dass es keine Einzelschicksale sind, sondern dass es, wie gesagt, System hat und wir wollen Solidarität auch generieren. Und das heißt, dass die Leute sich auch dessen bewusst sein sollen, was in ihrem Kiez passiert, dass Ausgrenzung, Diskriminierung natürlich auch vor ihrer Haustür passiert, in ihrem Haus selber schon. Und in den vergangenen Fällen im Wedding, wo kollektiv Widerstand gegen Zwangsräumungen geleistet wurde, sei es jetzt in der Buttmannstraße oder jetzt hier auch in der Dubliner Straße, und es gibt auch noch gerade eine aktuelle Kampagne in der Koloniestraße, wo wir gleich auch nochmal drauf eingehen können, wo wir versuchen, wirklich diese Kollektivität herzustellen. Und das ist natürlich eine tolle Kampagne, weil wir da auch wirklich den Anspruch haben, mit den Betroffenen selber auch nochmal diese Gegenwehr auch zu leisten. Ja, also uns würde auf jeden Fall interessieren, mehr zu hören, was ihr konkret dann auch tatsächlich auf der Straße mit den Leuten direkt macht. Ja, also auf der Straße am präsentesten sind wir wahrscheinlich am 30.04. Das ist ja mal gestartet als Walpurgisnacht, die wir aus dem Szenekiez Friedrichshain repolitisiert in den Wedding geholt haben. Mittlerweile haben wir uns von dem Titel Walpurgisnacht ein bisschen distanziert. Dennoch bleibt es für uns die antikapitalistische Demonstration am 30.04., mit der wir jedes Jahr auf die Straße gehen, um auf Verdrängung, auf soziale Ausgrenzung, auf Mietsteigerung, also sehr tagesaktuelle und politische Sachen aufmerksam machen wollen. Ich denke, man kann auch sehen, dass wir relativ großen Erfolg damit haben an den Teilnehmerinnenzahlen. Und genau, das ist immer so ein bisschen das i-Tüpfelchen für uns mitten im Jahr. Ansonsten machen wir sehr viele Infoabende, also beispielsweise einmal im Monat bei unserem Tresen. Dazu werden wir wahrscheinlich auch später noch kommen. Machen relativ häufig zum Beispiel Videokundgebungen oder Kiez-Kinos, mit denen wir uns auch konkret präsent zeigen wollen im Kiez. An diesen Abenden können Leute zu uns kommen, wir können ins Gespräch kommen, können über zum Beispiel Filme reden, die wir schauen und uns da auch noch mal ein bisschen Inspiration oder Ideen holen. Beispielsweise der Film Bye-bye St. Pauli ist sehr gut gelaufen, oder Mietrebellen, wo man natürlich auch noch mal andere Perspektiven sich anschauen kann. Und ansonsten machen wir natürlich auch mal Sachen, die Spaß machen, wie beispielsweise ein Graffiti-Jam haben wir jetzt mehrere Male schon gemacht, wo man sich auch so ein bisschen austoben kann, quasi legal an aufgestellten Wänden mit musikalischer Untermalung. Oder auch Wasserschlachten gegen Verdrängung haben wir gemacht, die sehr gut funktioniert hat im Sommer als kleine Abkühlung. Oder Fußballturniere, genau, haben wir zwei gemacht gegen Verdrängung, vornehmlich mit jungen Menschen, also sehr jungen Menschen und Jugendlichen, was eine ganz, ganz tolle Erfahrung war, weil wir da super unterschiedliche Menschen zusammenbringen konnten. Und ja, ist vielleicht so ein doofer Slogan, aber Sport verbindet tatsächlich Menschen. Und das war wirklich ein tolles Zeichen auch in die Nachbarschaft hinein. Genau, also diese Verbindung von Menschen, diese Vernetzung wollen wir dann halt, wie gesagt, auch praktisch auf der Straße und natürlich auch bei unseren Veranstaltungen immer schaffen. Und wenn gesagt wurde, man distanziert sich natürlich dann auch von einem linksradikalen, tradierten Habitus einer überlaufenden Veranstaltung, wie das jetzt in so einer extremismustheoretischen Manier mal von der Springerpresse und anderen Medienorganen dargestellt wurde, was am 30.04. immer in Berlin passiert sei. Das ist natürlich auch nur eine Hetze gewesen von rechts, von den Medien, die natürlich versucht haben, politischen Protest, der in der Stadt ja schon läuft, immer zu unterdrücken. Und wir haben den Anspruch, mit der antikapitalistischen Demonstration alljährlich am 30.04. aufzuzeigen, was gibt es für Mieterinnenproteste. Wir wollen das auch zusammenführen. Wir wollen, wie gesagt, die Kämpfe zusammenführen und umso stärker in dieser Stadt auch für eine Stadt von unten, für eine Selbstorganisierung von unten auch kämpfen. Und der 30.04. ist für uns natürlich ein wichtiger Termin, genauso wie auch alle anderen Termine und Events und Veranstaltungen, die wir machen, weil es genau darum geht, lasst uns vernetzen, lasst uns gemeinsam kämpfen, dann muss die ganze Stadt nicht mehr so scheiße sein, wie sie jetzt gerade ist. Ja, lasst uns ein bisschen über politische Perspektiven reden. Habt ihr das Gefühl, dass eure Aktivitäten was erreicht haben oder was bewirkt haben? Und falls ja, wie und auch vielleicht auf welchen Ebenen? Also gerade im Kontext der alljährlichen Demonstration am 30.04., ich erinnere mich noch, wie wir am 30.04.2012 die erste Demonstration im Wedding durchgeführt haben, damals als antikapitalistische Walpurgisnacht, gab es doch einen relativ großen Aufschrei im Bezirk, weil häufig diese Veranstaltung immer im Friedrichshain verortet wurde, mit dann entsprechenden Stigmatisierungen. Und wir haben es geschafft, die letzten Jahre mit regelmäßigen Demonstrationen und auch immer wieder mit der Aufforderung nach Selbstorganisierung von unten gegen Rassismus, gegen soziale Ausgrenzung, für eine solidarische Perspektive tatsächlich Aufmerksamkeit auch zu generieren. Tatsächlich auch, dass ein Bewusstsein für die Probleme der Stadt und natürlich auch des Kiezes, wie diese Verdrängungseffekte, wie die rassistische Ausgrenzung sich tagtäglich halt, wie gesagt, auf der Straße vollzieht, auch wirklich stärker im Bewusstsein wahrgenommen wird. Wir merken, dass das auch mit Kooperationspartnerinnen, wie zum Beispiel Beispiel Zwangsräumung verhindern, die für uns auch eine sehr, sehr gute Arbeit machen, eine sehr, sehr wichtige kleinteilige Arbeit machen. Denn stadtpolitische Arbeit ist immer eine sehr kleinteilige Arbeit, die häufig gar nicht wahrgenommen wird, sich mit den Nachbarinnen, mit den Anwohnenden sich wirklich zu vernetzen, auch wirklich zusammenzukommen. Und am Fall der vergangenen Proteste gegen Zwangsräumungen, zum Beispiel halt, wie gesagt, in der Buttmannstraße, in der Dubliner Straße, heißt es einfach auch, dass die Betroffenen auch zu uns kommen, dass sie auch zu Zwangsräumungen verhindern kommen, dass wir da auch als stadtpolitische Bündnisse, als stadtpolitische Gruppen auch mehr zusammenrücken. Und das ist wichtig. Also wie zum Beispiel jetzt auch dann der Stadtteilladen hier in der Friedrichstraße 54 in Neukölln dann jetzt auch zwangsräumungsbedroht ist zum 30.04.2016, heißt natürlich für uns auch, dass einfach bedeutet, dass die verschiedenen stadtteilpolitischen Gruppen in der Stadt selber nochmal mehr zusammenrücken müssen, um gemeinsam auch zu kämpfen, um auch eine Stärke zu erreichen und den Leuten vor allem, wie gesagt, immer zu vermitteln, wenn wir uns vernetzen, wenn wir uns solidarisieren, kann das auch anders werden. Und vielleicht zu der Frage nach dem Erfolg vielleicht, den wir uns irgendwie, ob wir den sehen oder so, das ist natürlich immer sehr schwer zu beantworten, aber wir sind immer der Meinung, dass wenn wir eine Veranstaltung machen, in der auch nur eine Person danach gestärkt mit sich selbst und mit Gedanken oder Ideen und Perspektiven da hinausgeht, haben wir schon ganz viel erreicht. Weil ich meine, wir machen das alle nicht als Lohnarbeit, wir machen andere Sachen nebenbei und freuen uns, wenn Menschen sich mit uns hinsetzen oder zusammen an den Tisch setzen und Ideen entwickeln. Und da sind wir wirklich sehr dankbar. Und ich denke, wenn wir sehen, dass Leute oder WGs, Mieterinnen sich bei uns melden, weil sie konkret bedroht sind von Zwangsräumung, dann ist das schon ein Zeichen, dass wir da auch eine gewisse Wirkmächtigkeit vielleicht haben. Genau, und die wir vielleicht dann auch einfach dahingehend nutzen sollten, zusammen Perspektiven uns zu schaffen. Leider können wir uns noch nicht überschätzen. Wir sind natürlich auch eine Bewegung, die natürlich auch der Stachel im Fleisch bleiben möchte. Jetzt gibt es gerade massive Probleme in der Koloniestraße, wo ca. 160 Haushalte von massiven Mietsteigerungen betroffen sind und wo genau wir unseren Ansatz verfolgen, indem wir den Leuten dort Solidarität entgegenbringen, sie dort bei den Kämpfen unterstützen, wo wir versuchen natürlich dann auch gemeinsam uns auch zu wehren. Denn wie gesagt, das sind keine Einzelschicksale, sondern das betrifft uns alle und kann uns alle auch perspektivisch die nächsten Jahre oder wenn es wir uns nicht weiter stärker wehren, auch die nächsten Jahrzehnte treffen. Und darum geht es dann auch wirklich, diese Perspektive zu entwickeln. Und mit den Mieterinnen der Koloniestraße, die, wie gesagt, von massiven Mietsteigerungen auch betroffen sind, ein klassisches Beispiel eigentlich der neoliberalen Politik hier in Berlin, möchten wir auch nochmal jetzt hier vielleicht aufrufen, besucht unsere Homepage, verfolgt unsere Aktionen und beteiligt euch vor allem halt daran. Und nicht nur bei uns im Wedding, sondern vor allem halt in den Kiezen, in den Häusern, in den Betrieben, in den Straßen, in denen ihr lebt, in denen ihr wirkt. Kommt mit den Nachbarinnen, mit den Freundinnen zusammen. Ja, ihr habt meine nächste Frage ein bisschen schon im Voraus beantwortet, nach der Vernetzung. Trotzdem möchte ich gerne noch fragen, was ihr direkten Aktionen als Mittel im stadtpolitischen Kampf für eine Bedeutung beimisst, vielleicht eurer Erfahrung nach. Ich denke, direkte Aktionen sind das A und O einer stadtpolitischen Arbeit, denn nur wenn wir sichtbar und wahrnehmbar sind für andere Menschen, für Nachbarinnen, können wir zusammen agieren und zusammen Ideen entwickeln. Wenn wir meinetwegen nur über eine Homepage präsent wären, dann wäre das überhaupt nicht möglich. Wir möchten natürlich auch wissen, wer lebt in den Häusern, mit wem können wir was machen, wo sind die Möglichkeiten, die verschiedene Personen haben. Jetzt wurde ja gerade schon angesprochen, die Koloniestraße, da leben so viele Menschen mit so unterschiedlichen Geschichten, da müssen wir natürlich einfach schauen, wie wir die zusammenbringen. Und das geht nur über direkte Aktionen, bei denen wir uns kennenlernen zusammen. Also praktisch heißt das, wenn ihr rassistische Polizeikontrollen im U-Bahnhof auf der Straße entdeckt, solidarisiert euch mit den Menschen, interveniert dagegen. Beispielsweise auch bei Zwangsräumen, bei steigenden Mieten gibt es immer die Möglichkeit der rechtlichen Beratung, der rechtlichen Gegenwehr. Aber natürlich wollen wir uns nicht darauf verlassen, sondern wir wollen auch Zwangsräumungen blockieren. Wir wollen natürlich so eine Gegenmacht errichten, natürlich im Bezirk, dass der staatliche Apparat, der parlamentarische Arm und die Exekutive nicht mehr in ihrer Art und Weise halt willkürlich walten können, wie sie es jetzt gerade tun und halt dieses neoliberale, durchkapitalisierte Stadtprojekt weiter durchprügeln können. Okay, sehr schön. Und erstmal angenommen, Leute möchten gerne mitmachen oder Leute möchten einfach nur mehr erfahren darüber, was ihr macht. Wo können die Leute diese Informationen erhalten? Ja, wir hatten unsere Homepage schon mehrfach angesprochen. Da findet man uns unter händewegvomwedding.blogsport.eu, Hände mit AE. Ansonsten sind wir auch bei Facebook relativ aktiv, einfach Hände weg vom Wedding eingeben. Wir haben auch einen Twitter-Account, unverwertbar, und ansprechbar sind wir dann tatsächlich am besten wahrscheinlich bei unserem monatlichen Tresen. Der findet immer am ersten Donnerstag im Monat statt im Café Kralle in der Hochstädter Straße. im Berlin-Wedding. Da sind wir einfach da und können Fragen beantworten. Da können Leute hinkommen, die sagen, hey, ich habe Lust mitzumachen. Und dann lernt man sich natürlich erstmal kennen. Also wir sind zum jetzigen Zeitpunkt keine offene Gruppe, aber perspektivisch möchten wir natürlich oder müssen wir wachsen, um auch diesen Prozess zu gehen oder diesen Weg zu gehen. Und da kann natürlich jeder mitmachen, der möchte, wenn das menschlich und politisch passt. Genau, ansonsten sprecht uns immer auf unseren Aktionen an. Wir sind immer relativ, glaube ich, präsent, beziehungsweise auch wahrnehmbar. Kommt einfach zu uns, sprecht uns an und dann können wir gemeinsam halt auch Sachen entwickeln, gemeinsame Kämpfe auch wirklich entwickeln. Und da freuen wir uns auf jeden Fall immer sehr über Unterstützung, um einfach auch ein anderes Ganzes auch mal erreichen zu können. Ja, gibt es zum Schluss noch irgendwas, das ihr gerne hinzufügen möchtet, was wir bislang irgendwie nicht erwähnt haben? Ja, und zwar hat der Freund vorhin schon angesprochen, dass natürlich die Asylhetze immer stärker wird in Berlin und wir sehen natürlich, dass es immer mehr Lagerunterkünfte für geflüchtete Menschen gibt und auch in Wedding gibt es meines Wissens 7 Stück zur jetzigen Zeit und wir sind gerade sehr forciert mit sehr vielen anderen Sympathisantinnen eine Lagermobilisierungsgruppe aufzubauen. Da gab es jetzt schon ein paar Treffen und wir möchten in die Lager hineingehen, den Menschen politische Handlungsmöglichkeiten aufzeigen, denn Lager sind furchtbar, sind Zoos, sind Gefängnisse und möchten einfach den Menschen auch zeigen, sie haben hier politische Rechte, die sollten und müssen sie nutzen. Und das sehen wir natürlich perspektivisch auch immer zusammen mit einem Kampf von Mieterinnen. Denn irgendwann müssen ja diese Leute auch mal oder möchten und sollen sich hier auf dem Berliner Wohnungsmarkt einfinden und dass Rassismus auf dem Wohnungsmarkt nicht neu ist, haben wir schon mehrfach angesprochen und diese Kämpfe einfach zusammenzuführen ist uns sehr, sehr wichtig, ist ein tagespolitisches, hochbrisantes Anliegen, was wir verfolgen wollen. Ja, dann danke ich euch sehr für dieses Interview. Danke. Vielen Dank auch. Kommt vorbei.